Seid herzlich gegrüßt und vielen Dank, dass ihr euch eingeschaltet habt an diesem Sonntag, den 21.04.2024. Heute ist so eine Art Potpourri dran. Aber lasst uns anfangen mit einem der jüngeren Rees Reports, in dem aufgetaucht ist, dass angeblich oder auch nicht in den Impfchargen verschiedene Konzentrationen von kleinen Nanobots drin sein sollen, die Giftladungen an Bord halten und dann auf 5G oder LTE-Geheiß freisetzen können. Es gibt zwei Indizien dafür, dass das stimmt. Mal abgesehen von den Indizien, die in diesem Rees Report genannt sind. Und zwar habe ich in Erinnerung schon vor Jahren eine ganze Reihe von Kameraaufnahmen gesehen zu haben, als kleine Videos, nur ganz kurz. Das sind meistens Sicherheitskameras in Banken, in Bussen, in Bahnen, auf Bahnsteigen oder Bahnhöfen oder in Firmen und deren Firmenhöfen, in denen man Menschen gesehen hat, die bei der Arbeit waren oder die einfach nur in der Schlange standen, in der Bank, am Bahnhof, am Bus und dann plötzlich sich nach rechts hinten drehten, ganz entgeistert nach oben schauten und tot zusammenbrachen. Und meines Erachtens ist das genau das, was passiert, wenn so eine Giftladung freigesetzt wird. Wenn tatsächlich solche Nanobots diese Fähigkeit beinhalten und in den Menschen drinne sind und man hat das dann ausgelöst, dann fühlen die sich angegriffen. Das Blickfeld ist ja nur nach vorne gerichtet. Plötzlich geht es jemand ganz furchtbar schlecht, er weiß nicht was. Sein Blick dreht sich nach hinten, klar, in die 180 Grad Richtung, wo er normalerweise nicht hinschaut, weil jetzt ja etwas ganz Merkwürdiges passiert. Er dreht sich vielleicht einmal, er dreht sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr und dann wirkt dieses Gift sehr schnell und er bricht zusammen. Es könnten Testläufe gewesen sein, die man da in höherer zahlenmäßiger Auflage, aber nicht so groß, dass es wirklich auffällt, gemacht hat. Was auf jeden Fall das dann belegen würde oder zeigen würde, ist, dass diese Technologie sehr individuell geht. Das heißt, man kann hier vorgehen, ohne die restlichen Menschen drumherum zu treffen. Man kann also ganz genau eine Person ausmachen und die treffen. Ein anderes Indiz ist, dass es auch einen Film gibt. Ich kann leider mich an den Namen nicht mehr erinnern. Da ist eine bestimmte Tageszeit, alles ist unterwegs, der Verkehr ist da und so weiter und plötzlich fallen alle Leute tot um. Ja? Und diese Déjà-vu-Regel, die haben ja die Globalisten oder Satanisten. Sie müssen uns vorher alles gezeigt haben. Und es gibt tatsächlich einen Film, in dem auf Kommando alle Menschen sterben. Und dann gibt es Unfälle und Flugzeugabstürze und bla. Also es kommt jetzt gar nicht auf die katastrophischen Einzelheiten an, aber dass quasi auf Geheiß zu einer bestimmten Zeit die Leute innerhalb von Sekunden oder Minuten alle sterben. Alle. Das heißt, wenn diese Vision, dieses Déjà-vu so eine Art karmische Voraussage war, denkt an die Simpsons oder andere Filme, dann ist das auf jeden Fall etwas, was im Köcher steckt und was die möglicherweise noch anwenden können. Eine andere Sache war ja auch bei den Maui-Feuer auf Hawaii, dass Leute berichtet haben, dass plötzlich alle E-Fahrzeuge in ihrem Umfeld simultan explodiert sind. Ja, wir müssen auch sehen, diese Möglichkeit einer Fernzündung von Elektrofahrzeugbatterien, die könnte auch in diesen Batterien eingebaut sein. Dass da schon ein Zünder drin ist, der über Funknetz, über Mobilfunknetz gezündet werden kann. Und das wäre natürlich mit eine Möglichkeit, verbrannte Erde zu machen, ja, indem plötzlich alles in Feuer steht. Alles. Das wäre eine völlige Überforderung der Hilfskräfte, zumal wenn das noch gekoppelt wird. Das heißt, die Zündung der E-Rutschen und die Freisetzung der Giftstoffe in diesen Nanobots gleichzeitig geschähe. Ja, dann gut Nacht, dann brennt jede Stadt und es sind nur noch ganz, ganz wenige Leute übrig, die überhaupt was machen könnten. Also ich sage das nicht, um euch zu erschrecken, aber ich sage es, damit man sich das mal gedanklich vor Augen führt und Gegenschritte einleitet. Das heißt, haltet eure Papiere in einem feuerfesten Behältnis vor und habt so eine Art Notrucksack, um einfach das Haus verlassen zu können, wenn da irgendwas sein sollte. Und wenn verbrannte Erde ist, kümmert euch nicht um Sterbende. Die sterben ohnehin, da könnt ihr gar nichts mehr tun. Das heißt, wenn so ein Massensterbender auftritt, dann braucht ihr ganz bestimmt niemandem da noch helfen. Denn dann wisst ihr, dass es vergebene Liebesmühe und vergebene Zeit. Und wenn es dann auch noch brennt, sorgt dafür, dass diejenigen, die unsere Gesellschaft noch am Laufen halten könnten, dass die das überleben. Und das sind die Ungespritzten. Da kann man natürlich keine Ratschläge geben, wie das jetzt im Einzelnen auszusehen hat. Das ist ja angepasst auf die jeweilige Wohnumgebung. Wer natürlich irgendwo auf dem Land lebt, wo E-Fahrzeuge ohnehin der Reichweite ermangeln, um da überhaupt benutzt werden zu können, ist das natürlich kein Thema. Dann ist höchstens dieses Nanobot-Giftstoff-Thema ein Thema, aber schon einmal diese Massenbrände nicht. Wer jetzt aber in irgendwo wohnt, wo große Tiefgaragenanlagen sind, in denen viele E-Fahrzeuge stehen, da kann das dann eher ein Thema sein, dass er sich darauf vorbereiten muss, auch seine Wohnumgebung zu evakuieren. Übrigens auch dran denken, E-Bikes haben auch solche Batterien, auch wenn die kleiner sind. Also wer selbst solche E-Mittel hat, E-Bike-Batterien bitte nicht im Haus aufbewahren, auch nicht in der Garage, und den Tesla oder was auch immer für ein Fahrzeug mit Batterie, auch Hybridfahrzeuge, auf die Straße stellen in Abstand von Häusern, wenn es geht. Diese Fahrzeuge sind nicht löschbar. Ende Gelände. Auch wenn sie im Freien stehen, sind sie immer noch eine Gefahr, wenn sie zu nah an Häusern stehen. Diese Szenarien sind nicht ganz unwahrscheinlich, weil ja die Kabale-Mitglieder auf unterer und mittlerer Ebene, das heißt ab Sichtbarkeitsgrenze, das heißt ab der politischen Elite weiter nach unten, ja sichtbar geworden sind und aufgefallen sind und spätestens seit diesen RKI-Papieren auch in Deutschland, andererorts ist das schon länger der Fall, darüber geredet wird und inzwischen auch in anderen Ländern Prozesse laufen gegen diese Leute. Bitte nicht vergessen, in Italien steht der Gesundheitsminister unter der Anklage von Massenmord. Und wenn diese Leute merken, dass sie in der Masse plötzlich ins Visier geraten, dann kann es sein, dass die meinen, mit so einem Stunt sich vielleicht noch retten zu können und die Bevölkerung in helle Aufregung versetzt mit so etwas. Es wäre denkbar. Jetzt nicht das als Anlass nehmen zu sagen, oh, das ist so, aber zumindest bereitet euch sinnvoll auf Eventualitäten dieser Art vor, damit ihr reagieren könnt und nicht völlig überrascht seid. Ich sage immer, man tut alles, was man kann, und der Rest ist Gottes Werk. Ihr dürft nicht vergessen, dass Gott da ja auch die Finger drin hat. Ja, ich habe auch gesagt, diese Ninive-Geschichte in dieser Sonnenfinsternis jetzt kürzlich. Ninive war ja ein Ort der Buße, der Umkehr. Ja, also Buße heißt nicht Bußgeld abdrücken, sondern Umkehr. Gott hat Jona in die assyrische Hauptstadt Ninive, das ist das heutige Mosul, geschickt und hat dort die Menschheit in dieser Großstadt, das war damals schon eine mit mehr als 100.000 Einwohnern bewohnte Stadt, aufgefordert, zu ihm umzukehren und ihre unmoralischen und verwegenen und verschlungenen Lebenswege zu ändern. Und die haben das gemacht. Möglicherweise war damals auch eine Sonnenfinsternis mit im Spiel, keine Ahnung. Manche Aspekte lassen das vermuten, dass es da also auch externe Zeichen gab und der Jona das also ein bisschen untermauern konnte damit. Allerdings, Ninive ist auch bis heute ein Zeichen der Umkehr. Und deswegen empfehle ich jedem Einzelnen, diesen Weg zu Gott zurückzumachen. Das ist die allerbeste Lebensversicherung, die es gibt. Denn die wirkt sogar bei Weltuntergang. Aber dazu muss es ja gar nicht kommen. Denn Gott ist allwissend, weiß schon im Voraus, was diese Kabale da geplant hat. Meine Vermutung ist ohnehin, dass die Patrioten mit Gott zusammenarbeiten. Ja, Gott ist ja ein Nationalist und ist kein Globalist, ist ein Globalistengegner. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass auch schon bei der Planung solche Dinge bekannt sind. Und die Patrioten sehr wohl wissen, dass die Gegenseite über solche Mechanismen da verfügt. Und das, was der Rees Report da berichtet hat, das ist denen bekannt. Möglicherweise sind da schon längst Gegenmaßnahmen eingeleitet worden, sodass die das gar nicht mehr können. Denkt nur mal an dieses merkwürdige Wort Covfefe. Da hat ja bis heute noch keiner eine wirklich kluge Antwort gefunden, was das bedeutet. Aber es ist immer wieder vermutet worden, das hat was mit 5G zu tun. Und auch die Feuer in Maui haben ja gezeigt, dass diese E-Fahrzeuge zündbar sind, und dann hat man möglicherweise da auch schon einen Riegel vorgeschoben. Also das ist jetzt keine Panikmache, ganz bewusst nicht Panikmache, sondern lediglich durchdenkt's mal und bereitet euch in sinnvoller Weise darauf vor. So, das zweite Thema, was ich ansprechen wollte, ist die Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Bitte seid nicht entsetzt oder enttäuscht oder geradet in Panik, wenn jetzt tatsächlich Donald Trump irgendwelche Prozesse verlieren sollte und inkarzeriert wird oder sein Schweigegebot, das ihm Juan Merchan auferlegt hat, nicht einhält und dadurch ins Gefängnis kommt. Die Demokraten haben auch noch ein Gesetzesentwurf vorgesehen, der ihm dann versagt, dass er durch den Secret Service beschützt werden kann. Das heißt, er wäre im Gefängnis, zumindest ihrer Denke nach, völlig der Willkür und dem Mob, quasi der Mafia, ausgeliefert und könnte ermordet werden. Das ist ja ihr feuchter Traum. Aber bitte bedenkt, dass auch das vorbedacht und dagegen Planungsschritte eingeleitet sind. Auch wenn es so aussieht, als ob, ist es nicht das Ende der Dinge. Es könnte sogar sein, dass es zu einem Mord kommt und zumindest äußerlich es so aussieht, als ob er ermordet wäre. Und die Entwicklung wird dann zeigen, ob ich recht habe. Meine Vermutung ist nämlich, dass das unter Umständen vorgespielt werden kann. Der Plan ist ja, alle Gegner zu identifizieren. Und ein solcher Fall würde ja zeigen, wer jetzt plötzlich jubiliert und wer nicht. Also Donald Trump hat ja vor Jahrzehnten schon gesagt, er denkt, es wäre klug, irgendwann mal alles zu verlieren, um zu sehen, wer loyal ist. Auch diese Geschichte mit Michael Johnson, also dem Sprecher des Hauses, dem drittmächtigsten Mann im Staat. Da dürfte er jetzt nicht von vornherein sagen, das ist ein Hochverräter. Denn für mich sieht die Sache so aus, als ob es sein könnte, dass hier ein Spiel gespielt wird, um auch das Repräsentantenhaus den Demokraten in die Hände zu spielen. Die würden auf jeden Fall darauf reinfallen und wären dann hinterher zusammen mit denjenigen von der Republikanischen Partei, die diesen Verrat, diese Übergabe und das alles mitgemacht hätten, den sogenannten Rhinos, den Republicans in name only, also den Republikanern nur dem Namen nach, verantwortlich. Es geht hier um Haftung. Wenn irgendein Verbrechen geschieht, dann sind natürlich die Politiker, die das mitgemacht oder sogar initiiert und auf den Weg gebracht haben, verantwortlich dafür. Und bei den Dingen, um die es da geht, und das ist eben dieser Massengenozid mit den Gespritzten, da geht es um die Wurst, weil da gibt es keine Verjährungen und da gibt es auch ansonsten keine Vergünstigungen, die das Zivilrecht sonst vorsieht. Die sind da alle ausgeschlossen. Es gibt auch keine Immunitäten. Also das muss klar sein. Und deswegen will man all diese Leute identifizieren und deswegen spielt man dieses doppelte Spiel, ihnen die politische Verantwortung quasi in die Hände zu spielen oder in die Hände fallen zu lassen, damit sie hinterher dann auch wirklich die Verantwortlichen sind und gehängt werden können für das, was sie gemacht haben. Und auch hier bitte seht das jetzt nicht als Angstmache, sondern ich will diejenigen, die sich mit dieser Sache schon befassen, von vornherein wetterfest machen, dass falls solche Dinge eintreten, sie nicht völlig überrascht sind und dann selber umkippen. Macht euch da fest, erwartet das. Es ist zumindest möglich, dass Trump und die Seinen diese Sache so planen. Und natürlich können sie das nicht sagen. Wäre verrückt, das zu sagen. Und sie können uns deswegen auch nicht warnen. Aber es wäre denkbar, dass das darauf rausläuft. Und es wäre zumindest auch nicht unvernünftig, wenn es darauf rausläuft. Damit will ich sagen, es gibt durchaus legitime Vernunftsgründe, das genau so geplant zu haben. Das könnte sogar das sein, was immer als Trump Card, als die Triumphkarte bezeichnet wurde. Also da müsst ihr euch ein bisschen wetterfest anziehen und der Dinge harren, die da kommen. Auch was dieses Geeiere mit Israel und Iran angeht, muss gewartet werden. Und es muss da auch, zumindest rein äußerlich, der Schlimmstfall in Betracht gezogen werden. Also wir haben gesehen, Israel greift den Konsularteil der iranischen Botschaft in Damaskus an. Das ist nicht die Botschaft gewesen, nochmal klar. Und damit auch kein Angriff auf iranisches Territorium, sondern es war ein Gebäude daneben. Iran schlägt zurück, kalkuliert, vorangekündigt und zeigt dem israelischen Staat, Leute, wir können auch. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges. Es gibt einen Schlag zurück, aber Israel sagt, nö, wir haben gar nichts gemacht. Die Amerikaner sagen, doch, doch, die haben da schon was gemacht. Und Iran sagt, bei uns ist zwar irgendwas geplatzt, aber das war kein Angriff. Was macht man jetzt mit dieser Gemengelage? Das ist ja lächerlich eigentlich, ja. Militärische Kreise sagen, dass irgendwelche Drohnen aus Armenien kommend da eingeschlagen sein sollen. Andere sagen, nein, das war ein internes Geschehen in Iran. Da hat irgendwo der Geheimdienst als Terrorgruppe verkleidet mal wieder irgendwas gemacht. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine Gemengelage, die ein bisschen in Erstaunen versetzt. Also das, was wir von den Amerikanern wissen, ist, dass da einige explosive Drohnen entweder aus dem iranischen Gebiet selbst oder von Armenien gestartet in der Shahari Militärbasis im Nordosten von Isfahan eingeschlagen haben. Ja, gut. Das wissen wir. Aber warum geht die Biden-Administration hin und sticht so eine Information durch, während beide anderen Kontrahenten, nämlich die Israelis und auch die Iraner, sagen, war gar nichts los? Das heißt, Israel und Iran deeskalieren und die Biden-Administration behauptet nun das Gegenteil. Und da kommen jetzt plötzlich irgendwelche Saudis mit in die Geschichte und eine diplomatische Normalisierung in Richtung Israel und ein Friedensplan. Und ich denke, dass der Biden versucht, sich da an diesen Abraham-Friedensplan von Trump quasi ranzumachen und das nachher zu usurpieren und zu seinem eigenen Erfolg umzustrecken. Das ist eigentlich das, was sie da wollen. Die wollen ja eine Wahl gewinnen. Das ist ein ganz mieses Spiel, das hier abgezogen wird, um den Eindruck zu erwecken, seht hier, wir machen was und wir sind da erfolgreich. Es wird ihnen auf die Füße fliegen, garantiert. Also im Endeffekt läuft das darauf raus, die Frage zu klären, wer wedelt mit wem. Also bislang war das ja immer so, dass der kleinere Partner Israel mit der großen Weltmacht USA gewedelt hat. Über all diese Erpressungssysteme der Zionisten konnten die Israelis sich durchsetzen und konnten den Amerikanern diktieren, was zu geschehen hat. Und die wollen das jetzt in diesem Wahljahr umdrehen. Die sehen, Netanyahu ist zu unberechenbar geworden für sie und versuchen, ihn zu ködern mit dieser Friedenslösung mit Saudi-Arabien. Aber ich bin gespannt, ob die Saudis das nicht durchschauen, wohl mit fremder Hilfe durchschauen, aber auf jeden Fall, die werden da nicht drauf eingehen. Also auch das wird nach hinten losgehen. Und möglicherweise ist das sogar der Zündmechanismus für diesen anscheinenden dritten Weltkrieg. Also das könnte ja in die Gegenrichtung gehen und zur Eskalation führen. Man muss dabei nämlich berechnen oder mit ins Kalkül ziehen, mit Netanyahu hat man ja einen wirklich Vollprofi, einen sogenannten alten Hasen. Ich meine, die wievielte Führerschaft in seinem Lande ist das jetzt? Die wievielte Legislaturperiode, die der da macht, ist das jetzt? Die sechste oder die siebte, ich weiß es gar nicht mehr, man hat aufgehört zu zählen. Auf jeden Fall ist das einer der am längsten regierenden Staatsoberhäupter auf dieser Erde, zumindest in der ganzen demokratischen Welt. Ja, also wenn irgendwo einer noch länger ist, dann ist es ein Diktator, der gar nicht gewählt wird. Aber Netanyahu hat mit die meisten Legislaturen auf dem Buckel, die überhaupt einer haben kann in der sogenannten Demokratie. Und das heißt, das ist kein Leichtgewicht, das ist kein Blödmann. das ist jemand, der auch in den ganzen feinen und Nuancen und Facetten die internationale politische Welt kennt. Sprich, auch die Personen und Persönlichkeiten, um die es da geht. Das ist kein Schnellensky, den wir zukoksen und dann mit irgendwelchen, was weiß ich, Pillen locken kann, sondern das ist ein Vollprofi. Und ich glaube nicht, dass die Biden-Administration, sagen wir mal, die intellektuelle Kapazität hat, so einen Mann fremd zu steuern. Das ist also eine ganz, ganz riskante Angelegenheit. Und ich bin mal gespannt, was dabei rüberkommt. Weil das ist wirklich spannend. Das ist mit das Spannendste überhaupt. Und diese Aussage Israel lost, da muss man noch sehen, was rauskommt. Das kann zu einem ganz überraschenden Ergebnis führen, das keiner von uns heute für möglich halten würde. Inklusive, dass Netanyahu sich als einer von den Guten entpuppt. Wir wissen es nicht, wir warten es ab, wir haben Geduld. Aber zumindest auch das bezieht in euer Kalkül mit ein. Und bezieht bitte auch ein, dass dieser sogenannte Gaza-Krieg unter Umständen ganz anders stattfindet, als wir das sehen. Man kann heute Bildmaterial erstellen, in dem alles Mögliche vorgegaukelt wird. Und als Nachrichten aussenden, insbesondere wenn man die Macht hat, über diese 5 Nachrichtenagenturen der Welt, die alle in einer Hand sind, das ganz zentral zu verbreiten und zu steuern und die Massenmedien in den einzelnen Ländern und Sprachen das dann genauso kolportieren, wie diese das vorgeben. Das heißt, wir wissen nicht, was da wirklich passiert und wie oft es da Bumm macht und wer da wirklich umkommt. Wir sehen einfach Bilder. Und wir müssen aber auch in Betracht ziehen, dass diese Bilder unter Umständen zu 100% falsch sein können und da eine ganz andere Nummer stattfindet. Also haltet da eure Denkwege offen. Ich sage immer, ich lege all diese Puzzlesteinchen auf den Fußboden und ich laufe lieber drüber und tritt drauf, als dass ich sie in irgendwelche Schubladen einsortiere, wo sie dann im Dunkeln nicht mehr auffindbar sind. Und ich habe die Freiheit, einfach auch ganz widersprüchliche Puzzlesteine offen hinzulegen und abzuwarten, ob die irgendwann irgendwo passen und wenn ja, wo. Erst wenn das Bild sich rundet und sich das, was wir jetzt da sehen an euch im Theaterdonner, und wir wissen, das ist ein Informationskrieg, das heißt, das ist Theaterdonner, da werden uns Bilder vorgegaukelt. Es ist ganz klar, dass das nicht die Fakten sind. Und wenn der Rauch sich legt und der Theaterdonner sich auch legt und dann sich die Stränge plötzlich verjüngen und vereinen, dann kann man sagen, was passiert ist, aber heute noch nicht. Und deswegen mein Vorschlag, auch sich da offen zu halten, gedanklich frei zu halten, sich nicht zu früh irgendwo festzulegen. Und erst recht nicht auf Gute oder Böse, sondern einfach zu sagen, das muss ich abwarten. Ich sehe nicht, wie viele Leute da wirklich umkommen. Und ich sehe nicht, wie, was und so weiter. Massengräber füllen mit blauen Müllsäcken kann man auch, ohne dass in den Müllsäcken das drin ist, was man vermutet. Also ich habe natürlich auch Bilder gesehen, aber da warne ich immer, diese Bilder für das zu nehmen, was es sind. Ja. Wir haben auch gesehen, Bergamo und die Särge, und das waren eigentlich die Särge von Lampedusa. Also auch da sind uns Bilder vorgeführt worden und wir haben einen Schreck gekriegt und im Schreck denkt man nicht mehr, sondern man hat Angst. Und dann sagt man, oh du meine Güte. Aber wenn man ein bisschen locker bleibt, stellt sich raus, oh das ist ja genau das Gleiche, was wir schon mal gesehen haben. Inklusive der Zigarettenpapierchen am Fußboden. Alle Leute stehen an derselben Stelle, die Zigarettenpapierchen liegen an derselben Stelle. Nur der Raum ist ein bisschen verzerrt und ein bisschen anders getönt, weil irgendjemand in einem Fotobearbeitungsprogramm irgendwas noch ein bisschen verändert hat. Naja, und schon sieht die Welt ganz anders aus, aber uns soll Angst gemacht werden. Und das Wichtige ist, dass wir uns vorbereiten auf diese Angst und ihr begegnen mit Vernunft. Und das kann man schon im Vorlauf machen. Wie gesagt, Papiere an einer brandsicheren Stelle bewahren und möglichst schon gepackt, sodass man notwendigerweise, wenn es wirklich nötig ist, das Haus verlassen kann. Und man kann sich auch gedanklich wappnen. Zum Beispiel, indem man sagt, der Präsident Trump könnte ins Gefängnis kommen, der könnte da zumindest dem äußeren Anschein nach umgebracht werden. Das ist ja so eine Art Kennedy-Rehearsal. Und beim Tischlein drehen, ja, man darf nicht das außer Acht lassen. Und genauso auch hier. Es kann ganz anders aussehen, als es wirklich ist, und wir müssen abwarten, bis wir sehen, was wirklich ist. Okay, so viel für heute. Ich lasse es dabei sein. Ich wünsche euch einen schönen weiteren Sonntag. Macht's gut, kommt gut durch die nächste Woche, prüft auch nach und vor allem versucht euch gedanklich und emotional zu härten gegen Überraschungen dieser Art, wie ich sie angesprochen habe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.